Kapitel 20, 6, das ideale Krankenhaus. Seite 449 bis 474. Die Geborgenheit eines jungen Säugetiers ist seine Mutter. Die Geborgenheit eines Kindes ist sein Nestgefühl, seine vertraute Umgebung. Die Geborgenheit eines kranken Menschen muss ein beglücktes Sich-Wohlfühlen sein. Unsere heutigen Krankenhäuser sind Folter- und Sterbeanstalten. Von Wohlfühlen kann da keine Rede sein. Das muss nicht so sein. Für das Geld, was ein Patient heute in einem kümmerlichen Kreiskrankenhaus für einen Tag stationären Aufenthalt bezahlt, könnte er in einem Grand Hotel wohnen mit zwei eigenen Bediensteten oder auch in einem Luxussanatorium allererster Güteklasse mit einer eigenen Krankenschwester. Meine Patienten brauchen weder das eine noch das andere. Sie brauchen ein Zuhause der Wärme und Geborgenheit, wo sie sich im wahrsten Sinne des Wortes wie zu Hause fühlen können. Das ist das Fundament einer psychischen Therapie, wenn der Patient stationär beobachtet oder behandelt werden muss. Zu der großen Beruhigung, in die der Patient hineinkommen soll, gehört aber auch, dass dort, wo er ist, eine kleine Intensivabteilung ist, für unvorhergesehene oder auch vorhergesehene oder vorhersehbare Komplikationen organischer und zerebraler Art. Eine solche Intensivabteilung sollte auch ausgerüstet sein mit einem eigenen Computertomographen, damit nicht auswärtige Mediziner mit ihren panikverbreitenden Prognosen in den Gang des Geschehens eingreifen können. Das tägliche Blutabnehmen für irgendwelche sinnlosen Kontrollen entfällt weitgehend. Trotzdem sollen die Patienten auch an internationalem Standard gemessen optimale ärztliche Diagnostik erhalten. Das ist ohne Schwierigkeiten möglich, denn diese verrückte Teufelsjagd nach den bösen Metastasen fällt ja fort. Ein Patient, der sich wohlfühlt, guten Appetit hat, gut schläft, der ist genauso gesund wie der Dackel von nebenan, der auch gut isst, gut schläft, fröhlich bellt und mit dem Schwanz wedelt. Das Wichtigste sind die Krankenschwestern, die Schwestern des Kranken und ärztlichen Freunde des Patienten. Es ist jeweils wohl nicht immer möglich, eine große Familie zu bilden, wie wir sie immer hatten, wenn ich wieder einmal für 3 Monate versucht habe, mein Ideal von Hausfreunde von Dirk zu verwirklichen. Das letzte Mal versuchte man mich deshalb wegen Verstoßes gegen die Gewerbeordnung abzustrafen. Seite 449. Die Häuser der Freunde von Dirk müssen aber allen Schwierigkeiten zum Trotz eröffnet werden. Sie sind einfach notwendig. Oftmals haben nur Patienten schon gesagt, es sei die schönste Zeit ihres Lebens gewesen, die sie in einem solchen Gesundungshaus verbracht hatten. Die Krankenkassen haben immer boykottiert. Wer den Tagessatz des Hotels bezahlen konnte, bezahlte ihn. Wo einer nicht bezahlen konnte, sammelten wohlhabendere Leute für ihn. Wir waren wie eine große Familie ohne Panik. Jeder half mit, wenn ihm danach zumute war, und ruhte sich aus, wenn er müde war. Zu den Mahlzeiten kamen alle nach Möglichkeit zusammen. Wer nur liegen konnte, ließ sich im Bett an die lange gemeinsame Frühstückstafel fahren. In keinem Hotel wurde je so viel und so herzhaft gelacht wie in unserem Haus Freunde von Dirk. Wichtig ist weiter, dass die Patienten ihre Angehörigen mitbringen dürfen, wie sie möchten. Wenn ihnen das für ihr Wohlbefinden wichtig ist, sollte es ermöglicht werden. Solche Angehörigen stören überhaupt nicht. Sie sind meist die positive Auslese von Familienangehörigen. Das sogenannte Personal kann man nicht sorgfältig genug auslesen, einschließlich der Ärzte. Man sollte sich vorstellen, ob man von dieser Krankenschwester, diesem Arzt oder dieser Putzfrau selbst gerne gepflegt würde, wenn es einem sehr schlecht ginge. Wenn aber der Geist des Hauses in Ordnung ist, macht man oft erstaunliche Feststellungen. Fast jeder Mensch hat irgendwo ganz starke Seiten und wartet oftmals nur darauf, sie einmal zur Geltung bringen zu dürfen. Solche Menschen entwickeln dann oftmals ganz erstaunliche Fähigkeiten, die ihnen niemand zugetraut hätte. Ich erinnere mich an einen Witzemacher vom Dienst, der selbst die trübsinnigsten Leute zu Tränen des Lachens bringen konnte. Ein Frühstück ohne ihn war kein Frühstück. Eine Patientin kochte leidenschaftlich gern Suppen. Und ihre größte Freude bestand darin, wenn allen ihre Suppe schmeckte. Sie schmeckte auch wirklich ausgezeichnet. Schließlich gab es kein Mittagessen mehr ohne Genevieves Suppe. Bald arbeiteten alle begeisterten Patienten einmal mit an der Suppe, die täglich auf das Köstlichste variiert wurde. Schließlich wurde der Andrang der begeisterten Patientenköche so groß, dass wir eine zweite Staffel bilden mussten, die für den Abend kochen durfte, aber natürlich nur unter Aufsicht von Genevieve. Einmal sah ich einen Fabrikanten aus Frankreich, der von Genevieve für würdig befunden worden war, von seinem eigenen Geld für ihre und unsere Suppe einkaufen zu dürfen, mit einem riesigen Korb voller Zutaten in der Küche verschwinden. Als ich später einen Blick in die Küche warf, sah ich, dass er sogar zur Belohnung für würdig befunden worden war, die Suppe rühren zu dürfen. Von allen Frauen beneidet ob solcher Ehre, stand er da in einer Küchenschürze und rührte versonnen in dem riesigen Suppentopf. Seite 450. Ein Patient war von Beruf Kraftfahrer. Seine größte Freude bestand darin, wenn er irgendwen irgendwo hinfahren durfte. Und jeden Abend waren seine Passagiere des Lobes voll. Er strahlte wie ein Weihnachtsbaum und alle waren sie zufrieden. Es geht nicht nur darum, den Patienten zu beschäftigen, sondern es geht auch darum, ihn zu motivieren und seine Krankheit unwesentlich werden zu lassen. Ach ja, krank war er ja doch eigentlich gewesen. Aber das war gar nicht mehr so wichtig, da man ja ohnehin wieder gesund wurde. Es gibt zwei Arten, auf die der Patient beruhigt ist. Die eine ist die, dass er es für völlig selbstverständlich hält, dass man im Haus Freunde von Dirk gesund wird, denn die anderen werden ja auch alle gesund. Diese Patienten glauben, das ist auch gut so. Den Intelligenteren unter den Patienten reicht das nicht aus, sie wollen das System verstehen. Und das ist auch gut so, denn es ist ja zu verstehen. Es empfiehlt sich deshalb, so habe ich es gehalten, für diese Patienten regelrechte Fortbildungskurse abzuhalten. Diese Patienten waren in kürzester Zeit ausgefuchste Spezialisten, auch was Röntgenbilder und Hirn-CT-Bilder angeht. Ich hatte immer meine stille Freude daran. Kam ein neuer Patient an, so konnten sie es kaum erwarten, bis ich ihn untersucht und die Marschrichtung festgelegt hatte, sowie das CT und die Röntgenbilder angefertigt waren. Dann war aber kein Halten mehr. Der Patient wurde von einer Woge des Interesses überspült. Er musste seinen Konflikt wohl 20-mal erzählen und tat es sichtlich gern und mit immer größer werdender Erleichterung. Sein Konflikt, über den er ein Jahr nicht hatte sprechen können, nicht einmal mit seiner Ehefrau, die er liebte, den erzählte er jetzt jedem flott heraus, ohne anzustoßen, als wenn das das Selbstverständlichste auf der Welt wäre. Und wenn es gar um ein echtes, handfestes Problem technischer, finanzieller oder sonstiger Art ging, dann setzte sich gleich eine ganze Kompanie von Spezialisten und Fachleuten unter den Patienten zusammen und im Handumdrehen war das gelöst. Ein Patient, der seinen Konflikt mit einem Finanzproblem bekommen hatte und ein halbes Jahr darüber gegrübelt hatte, konnte gar nicht umhin, sich dem Patientenkameraden anzuvertrauen, der von Beruf Bankdirektor einer großen Bank war. Der telefonierte nur 10 Minuten mit dem verehrten Herrn Kollegen vom Dorf. Die Sache war in 10 Minuten geritzt. Dem einen war geholfen, sein Konflikt gelöst, der andere war für 3 Tage der große King. Beide waren glücklich. Menschen, die einmal so nahe vor der Himmelstür gestanden haben, empfinden ihr neues Leben als ein Geschenk des Himmels. Sie verhalten sich wieder menschlich, manche werden weise. Seite 451. Kapitel 20.7. Ein Fallbeispiel, Zeller Dokumentation. Wie man in der neuen Medizin systematisch vorgeht. Seite 452. Erstens, schulmedizinisch vorbehandelt, nein. Zweitens, schulmedizinisch vorbehandelt und aufgegeben. Drittens, Nur neue Medizin mit Vorwissen vor Krankheitsausbruch? Ja. Viertens. Nur neue Medizin ohne Vorwissen bei Krankheitsausbruch. Fünftens. Neue Medizin sekundär während der Krankheit. Sechstens. Ursprüngliche biologische Konflikte mit Organmanifestation 2. Erstens. Existenzverlust bzw. Flüchtlingskonflikt mit Sammelrohrkarzinom der linken Niere in der PCL-Phase Nieren-TBC. Zweitens. Wasser- bzw. Flüssigkeitskonflikt mit Nierenparenchymnekrose der rechten und linken Niere, Hypertonie, Bluthochdruck, in der PCL-Phase Nierenzysten und Normalisierung des Bluthochdrucks. Siebtens. Anzahl der iatrogenen Anschlusskonflikte mit Organmanifestation, keine. Achtens. Gesamtanzahl der biologischen Konflikte mit Organmanifestation, 2. Neuntens. Derzeitiges Befinden, vollständiges Wohlbefinden. Seite 453. Schulmedizinische Diagnose, Hypernephrom linke Niere, Nierenzyste linke Niere, Nierenparenchymhohlräume, Zysten der rechten Niere, Hypertonie. Befunde und Originalunterlagen, Urogramm vom 2.11.1992, Nieren-CT vom 10.11.1992, CCT vom 23. November 1992, CCT vom 18. Februar 1993, Nieren-CT vom 19. Februar 1993, Nieren-CT vom 25. Mai 1993, CCT vom 26.05.1993, CCT vom 15. März 1994. Nieren-CT vom 15. März 1994. Sieben Seiten Arztberichte bzw. Originaldokumente. Vorbemerkung zur Person. Der Patient, Herr Hofrat Professor H., gehört zur Kriegsgeneration. Er wurde mit 18 und einem halben Jahr im Zweiten Weltkrieg eingezogen und an der Ostfront in Russland eingesetzt. Zwei Tage nach Kriegsende geriet er in russische Kriegsgefangenschaft, wurde nach Sibirien deportiert und war dort in verschiedenen Lagern. 1992 hatte Herr Hofrat H. den schrecklichen Krebstod seiner ersten Frau gerade miterlebt und hatte sich danach für die neue Medizin interessiert, noch bevor bei ihm irgendetwas festgestellt worden war. Als er dann mit seiner Krebsdiagnose konfrontiert wurde und man ihm die wohlbekannte schulmedizinische Therapie anbot, stand für ihn sofort fest: Mit mir nicht. Seite 454. Medizinische Vorbemerkung: Der Patient gehört zu den ungewöhnlichen Fällen, die nahezu 50 Jahre zweihängende Konflikte mit sich herumtragen. Man kann davon ausgehen, dass der Patient seit der Kriegsgefangenschaft mit Tuberkulosekeimen in Kontakt gekommen war. Biologische Konflikte: Erstes DHS am 10. Mai 1945, zwei Tage nach Kriegsende, geriet der Patient an der Ostfront in russische Kriegsgefangenschaft. Ihm und seinen Kameraden wurde alles abgenommen. Er verlor den Kontakt zu seiner Truppe und wurde nach Sibirien transportiert. Der Patient erlitt dabei einen Flüchtlings- bzw. Existenzverlust-Konflikt, auf organischer Ebene ein Sammelrohrkarzinom der linken Niere. Er hatte buchstäblich nur noch, was er auf dem Leibe trug, und es gab nur Horrorgerüchte darüber, was einen erwarten würde. Zweites DHS. Die schlimmsten Befürchtungen des Patienten wurden noch übertroffen. Er wurde mehrmals in verschiedene Lager verlegt, wo die Gefangenen wie die Fliegen starben. In einem dieser Lager mussten sie in einer Automobilfabrik schuften. Der Patient musste als Dreher arbeiten. Nachts schliefen sie in einer alten Kartoffelmiete auf den Kartoffelregalen. Die Außentemperatur war 30 bis 40 Grad minus. Die Gefangenen hatten keine Decken zum Zudecken, das Feuer zum Wärmen musste nachts gelöscht werden. Man lag in seinen Kleidern ohne Decken auf den Holzregalen und fror erbärmlich. Daher mussten die Männer 3 bis 4 Mal in der Nacht austreten. Die Latrine war etwa 500 Meter entfernt an einem Hang und man musste durch die klirrende Kälte gehen. Unterwegs hatten die Russen vermummte Wachtposten aufgestellt, die mit Knüppeln bewaffnet waren und darauf achten sollten, dass keiner auf dem Weg zur Latrine pinkelte. Konnte einer sein Wasser nicht halten, bekam er den Knüppel auf den Kopf. Oft lagen morgens ein oder zwei Tote steif gefroren auf dem Weg. Bei einem dieser Gänge erlitt der Patient einen Wasserkonflikt, einen der typischsten Flüssigkeitskonflikte, die der Mensch haben kann. Einen Konflikt um seinen Urin. Der Patient konnte den Konflikt heruntertransformieren dadurch, dass er sich eine Blechdose verschaffte, in die er nachts seinen Urin entleerte und diesen dann morgens beseitigte. Der Patient erlitt einen Flüssigkeitskonflikt, der auf beiden Nieren einschlug und Nierenparenchymnekrosen verursachte. Der Blutdruck muss damals angestiegen sein, wurde aber natürlich in der Gefangenschaft nie gemessen. Seite 455. Aus der Gefangenschaft entlassen wurde der Patient aufgrund einer Amnestie für alle Österreicher am 12. Dezember 1947. Auch nach dem Kriege, als er wieder daheim in Österreich war, träumte er diese grauenhaften Erlebnisse, die er als 19-Jähriger hatte, regelmäßig circa zweimal in der Woche und das 47 Jahre lang. Krankheitsverlauf. Die beiden hängend aktiven Konflikte mit Sammelrohrkarzinom der linken Niere und Nierenparenchymnekrosen beidseitig wurden 47 Jahre lang medizinisch nicht bemerkt. Das heißt, der Patient hatte stets einen erhöhten Blutdruck, der zwischen 170 und 260 pendelte und mit Antihypertonika behandelt wurde. Einen Zusammenhang mit der Niere ahnte man nicht. Der Patient hielt beide Konflikte durch seine Träume aktiv. Er konnte, bis er nach Burgau kam, mit niemandem über diese Erlebnisse sprechen. Durch den Krebstod seiner ersten Frau hatte sich der Patient für das Thema alternative Medizin interessiert und besuchte später zwei Vorträge in Graz über neue Medizin, ohne irgendetwas von einer eigenen Erkrankung zu ahnen. Von da ab hatte er die Sache verstanden und sagte sich, wenn man bei mir mal etwas findet, weiß ich, was ich zu tun habe. Am 2. November 1992 entdeckte man bei ihm aufgrund einer Ultraschalluntersuchung bzw. eines nachfolgenden Urogramms mit Kontrastmittel in der linken Niere ein Sammelrohrkarzinom. Der Professor sagte ihm, er habe einen wahrscheinlich bösartigen Tumor der Niere. Es müsse dringend operiert werden. Es bestünde Metastasengefahr. Der Hofrat lächelte, nickte. Der Professor war irritiert und meinte, der Patient habe die Bedeutung der Diagnose nicht richtig verstanden. Daher hielt er dem Patient die Gefahr noch einmal sehr eindringlich vor Augen und sagte, es dürfe keine Zeit verloren werden. Der Patient lächelte wieder, bedankte sich und sagte, er wolle sich noch anderen Rat einholen. Der Professor sagte ihm daraufhin, er könne zu jeder Universitätsklinik gehen, jeder Professor würde ihm das Gleiche sagen, er dürfe nur auf keinen Fall zu einem Scharlatan gehen. Der Patient wusste genau, wen der Professor damit meinte. Der Patient telefonierte nun nach Köln und nach Burgau und wir rieten ihm, ein CT der Niere und des Gehirns anfertigen zu lassen. Wir sagten dem Patienten auch, es müsse sich wohl um einen Wasser- oder Flüssigkeitskonflikt handeln und er solle einmal darüber nachdenken, Seite 456. Die genaue Diagnose könne man jedoch erst mit einem Tomogramm der Niere bestimmen. Am 5. Dezember 1992 kam der Patient mit beiden Tomogrammen nach Burgau. In der Zwischenzeit war schon etwas passiert, denn der Patient hatte nur einen schlimmen Wasser- gleich Urinkonflikt in seinem Leben gehabt und hatte darüber bereits intensiv nachgedacht, da dieser Urinkonflikt ja einer der Konflikte war, von denen er jede zweite bis dritte Nacht träumte. Als wir in Burgau seine Tomogramme sahen, wurden wir etwas stutzig, bis wir durch Befragen des Patienten die eben genannten Vorgänge aufklären konnten, denn wir sahen in der linken Niere sowohl ein Sammelrohrkarzinom als auch eine frische Nierenzyste ventral. Außerdem sahen wir eine Nierenparenchymnekrose in der rechten Niere. Der Rest war Routine. Wir fanden in Übereinstimmung mit den CCT-Aufnahmen, dass das Sammelrohrkarzinom noch in Aktivität war. Der Wasserkonflikt, der offenbar wegen der Schwere des Konfliktes auf beiden Nierenrelais gleichzeitig eingeschlagen war, war im linken Nierenrelais gerade in Lösung gegangen, daher die frische Nierenzyste der linken Niere ventral, während das Relais für die rechte Niere noch Konfliktaktivität zeigte und entsprechend die beiden Nekrosen in der rechten Niere noch keine Zystenbildung aufwiesen. Es ist uns in der neuen Medizin geläufig, dass es hängend aktive Konflikte gibt, die, wie auch bei unserem Patient hier, 47 Jahre dauern können, ohne riesige Tumoren zu machen, wenn die Konfliktintensität sehr stark heruntertransformiert ist und die Konfliktaktivität nur noch in den Träumen besteht. Das Faszinierende in der neuen Medizin ist ja, dass wir nicht nur die Art des Konfliktes bzw. den Konfliktinhalt aus dem CCT sofort festlegen können, sondern auch gleichsam kriminalistisch herausfinden bzw. sehr wahrscheinlich machen können, ob die Konflikte in der CA- oder der PCL-Phase sind. Wenn, wie in diesem Falle, überhaupt nur zwei derartige Konflikte in Frage kommen, dann kann man sicher sein, dass es diese Konflikte sind. Auf diese Weise konnten wir bei diesem Patient auch einen sehr alten Konflikt, der sozusagen nur noch in den Träumen präsent war, sofort dingfest machen. Der weitere Verlauf bestätigte unsere Anamnese. Der Patient fragte uns, was jetzt passieren würde. Die in Burgau anwesenden Ärzte, unter anderem ein Amtsarzt, sagten ihm, es würde nun, wenn er über die Konflikte immer besser reden könnte, zum Beispiel mit seiner Frau, folgendes geschehen. Seite 457. Hinsichtlich des Flüchtlingskonfliktes mit Sammelrohrkarzinom würde er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit starken Nachtschweiß bekommen, was für eine Nierentuberkulose charakteristisch sei, denn alle alten Frontsoldaten hätten noch Tuberkelbakterien eingelagert. Dies sei jedoch keineswegs etwas Erschreckendes, sondern etwas sehr Positives, denn das Nierensammelrohrkarzinom werde sich dadurch vielleicht nicht ganz vollständig, aber doch zu einem großen Teil verkäsend abbauen. Wichtig sei, dass man nichts zu operieren brauche und die Funktion der Niere erhalten, ja sogar verbessert werde. Gegen diese Annahme spricht auch nicht der Laborbefund vom 14. April 1993 über eine negative Löwensteinkultur und einen negativen Ziel-Nielsen-Test aus dem Harn. Zu diesem Zeitpunkt war, wie wir wissen, die wesentliche Schwitzperiode des Patienten schon vorbei. Leider hatten wir keine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass solche Befunde früher erhoben worden wären. Was den Wasser gleich Urin-Konflikt anbelangte, so war die Zystenbildung bei der linken Niere ja schon im Gange. Bei der rechten Niere würde sie aller Wahrscheinlichkeit nach in Kürze einsetzen. Er würde ein bisschen Fieber bekommen, sogenannte Glomerulonephritis, und der Blutdruck, 260 zu 120, würde sich weitgehend normalisieren auf altersgemäße Werte, und dies alles ohne Medikamente. Genauso kam es. Der Verlauf wurde, wie man sich auch auf einer Videoaufzeichnung vergewissern kann, in allen Phasen von Radiologen, unter anderem auch vom Chef der Radiologie der Universität Graz, dokumentiert. Nach dem Nieren-CT vom 15. März 1994 gratulierte der Primär der radiologischen Abteilung des Elisabethinnenspitales, der auch das Nieren-CT vom 10. November 1992 gemacht hatte, dem Patient dazu, dass er sich, entgegen dem dringenden Rat des Urologieprofessors, nicht habe operieren lassen. Bemerkung zur Therapie. Der Patient lernte im Folgenden immer besser und lockerer über seine schrecklichen Erlebnisse der Kriegszeit zu sprechen. Sein Blutdruck ging auf altersentsprechende Werte von 170 zu 90 zurück. Der Patient schwitzte 3 bis 4 Monate nachts sehr stark, sodass er zeitweise mehrmals 8 Schlafanzüge und Bettwäsche in einer Nacht wechseln musste. Die Probe aufs Exempel ist für den Patient die, wenn er jetzt noch einmal zum Beispiel bei einer Gesellschaft über seine alten Konflikte berichtet, was ihm jetzt nicht mehr schwer fällt, dann hat er unweigerlich in der darauffolgenden Nacht wieder Nachtschweiß, wenn auch nicht ganz so schlimm wie während seiner Heilungsphase von 3 bis 4 Monaten. Seite 458. Da der Patient aber diese Symptome schon vorher von uns wusste, war er nicht nur nicht erschreckt darüber, sondern empfand dieses Schwitzen als Bestätigung unserer Voraussagen. Der Patient berichtete, dass die Dozenten der Radiologie Graz sich darüber wunderten, wieso der Dr. Hamer hätte wissen können, dass der Tumor sich abbauen werde. Schließlich wurde der Patient noch einmal zu einer Generaluntersuchung vom neuen Chef der Radiologie Graz einbestellt, der alles nicht hatte glauben wollen, der aber nunmehr bestätigen musste, dass der Tumor deutlich kleiner geworden sei. Es erheben sich für die Heilungsphase bzw. deren mögliche Komplikationen therapeutische Fragen. Sind in diesem Fall Komplikationen zu erwarten, die gegebenenfalls medikamentös zu behandeln sind? Für die tuberkulöse Heilungsphase des Nierensammelrohrkarzinoms sind nicht einmal auf dem Höhepunkt der Heilungsphase Komplikationen zu erwarten, deren Stärke man jedoch vorausbemessen kann anhand der nicht ungewöhnlichen Größe des Nierensammelrohrkarzinoms. Obwohl der Patient den Konflikt sehr lange hatte, hat er nicht sehr viel Konfliktmasse angehäuft, da die Konfliktintensität ja heruntertransformiert war. Das Maß für die Konfliktmasse ist bei dieser Art Tumoren die Tumormasse, wenn man sicher sein kann, dass nicht zwischendurch Heilungsphasen mit tuberkulösen Verkäsungen, also Tumorabbauphasen, vorgekommen sind. Das war hier auszuschließen. Beide Konflikte waren 47 Jahre durchgehend hängend aktiv gewesen. Entsprechend verlief die epileptoide Krise des Nierensammelrohrkarzinoms. Der Patient muss sich 2 bis 3 Tage etwas kalt und zentralisiert gefühlt haben. Es fiel ihm jedoch innerhalb der Heilungsphase nicht als besonders ungewöhnlich auf. Das Symptom des starken Schwitzens ist für die Patienten, die es vorher wissen und die sich psychisch darauf einrichten können, zumeist nur wenig belastend, während es bei unvorbereiteten Patienten häufig bei Hausarzt und Patient zu Panik führt. Unser Patient hatte guten Appetit und nahm an Gewicht zu und wusste, dass alle diese Symptome typisch für die Heilungsphase waren. Er hatte Albuminurie, Ausscheidung von Albumin im Urin, das heißt, er verlor viel Eiweiß aus der linken Niere, hatte also eine Nephrose, degenerative Nierenerkrankung, mit Ödembildung, besonders in der äußeren Haut, den sogenannten Nierensegmenten entsprechend. Brustwirbelkörper 12 bis Lendenwirbelkörper 2. Seite 459. Auch über den Eiweißverlust durch den Urin hatten wir den Patient vorher aufgeklärt und hatten ihm geraten, viel Eiweiß zu sich zu nehmen. Jede Art von eiweißloser Diät ist hier strengstens untersagt, zum Beispiel Saftkuren oder dergleichen. Gegen die Nieren-TBC braucht man keinerlei Medikamente einzusetzen, etwa zur Abwehr. Denn die bisherige Vorstellung, dass man die Nieren-TBC bekämpfen müsse, war ja unzutreffend. Wir sehen vielmehr mit Freude, wie die Nieren-TBC den nunmehr überflüssigen Tumor verkäsend abbaut. Beim Patient hörte die Albuminurie mit Ende der Heilungsphase ebenso spontan wieder auf, wie zu erwarten gewesen war. Diesen sinnvollen Heilungsvorgang zu bekämpfen, wäre völlig unbiologisch und unärztlich gedacht. Die Heilungsphase der Nierenparenchymnekrose bzw. der sich bildenden Nierenzysten, also die Heilungsphase des Flüssigkeits, gleich Urin, Konfliktes, haben wir früher Glomerulonephritis genannt. Auch sie haben wir früher bekämpft. Seit der neuen Medizin wissen wir, dass am Ende dieser Heilungsphase eine Nierenzyste gebildet worden ist, die im weiteren Verlauf Urin produziert und sich in die Funktion der Niere integriert. Dadurch, dass das durch die Nekrosen verminderte Nierenparenchym nun wieder aufgefüllt wird, sogar mehr als vorher, erübrigt sich für den Organismus die Notwendigkeit, der Hypertonie. Die epileptoide Krise, die wir früher als die Lyse einer Glomerulonephritis kannten, ist als Komplikation des Mark-Lager-Relais gesteuerten Prozesses niemals tödlich. Auch diese hat der Patient nicht besonders bemerkt. Es erübrigt sich eigentlich noch der Kommentar, dass man auch diesen sinnvollen biologischen Heilungsprozess nicht medikamentös behindern sollte, wie bisher schulmedizinisch üblich. Die Größe der Nierenparenchymnekrosen kann auch bei diesem Konflikt als Maßstab für die Masse des angehäuften Konfliktes gelten. Obwohl auch der Flüssigkeitskonflikt 47 Jahre gedauert hatte, hatte er trotzdem keine große Konfliktmasse angehäuft, was wir auch auf zerebraler Ebene sehen können. Der Patient wäre andernfalls ein Fall für die Dialyse geworden. Kommt ein solcher Prädialysefall in die Heilungsphase, dann ergibt sich oft eine riesige Nierenzyste, die man nur in extremen Fällen operieren muss, weil sie ja funktionsfähiges Nierenparenchym schafft. In diesem Fall konnten wir den Patient aber schon im Vorhinein beruhigen, dass seine zu erwartenden Nierenzysten relativ klein bleiben würden. In der rechten Niere beulten sich die Kapseln nicht einmal optisch aus, was wir normalerweise als Kriterium für die kapselnahen Nierenzysten kennen. Seite 460. Die untere Abbildung zeigt eine vergrößerte Darstellung der linken Niere. Man sieht einen raumfordernden Prozess, der ins mittlere linke Nierenbecken hineinragt und die obere und untere Nierenkelchgruppe auseinanderdrückt. Die mittlere Kelchgruppe ist nicht mehr zu erkennen. Die obere und untere Kelchgruppe scheidet mehr oder weniger normal aus. Der biologische Sinn eines solchen Sammelrohrkarzinoms ist sehr archaischer Art und nur aus der Entwicklungsgeschichte zu verstehen. Als unsere entwicklungsgeschichtlichen Vorfahren noch im Wasser lebten, kam es oft vor, dass ein Individuum aufs Trockene geriet, das heißt, sich dort in seiner Existenz bedroht fühlte. Es kam alles darauf an, dass der Organismus das Wasser festhielt. Folglich wurden die Sammelrohre blockiert, um eine übermäßige Wasserausscheidung für diesen Notfall zu verhindern. In unserem Fall ist gleichwohl die Funktion der Niere erhalten, was man aus der ungestörten Ausscheidung der Niere ersehen kann. Seite 463. Abdomen-CT, Niere, vom 10.11.1992. Auf der oberen Aufnahme sieht man im Bereich der linken Niere ein dunkel gefärbtes Gebilde, das aus der ventralen Parenchymlippe der Niere ausgesprost ist und, wie der Radiologe schreibt, ventralen wasseräquivalente Dichtewerte aufweist. Siehe oberer Pfeil links. Hier handelt es sich ganz offensichtlich um eine ganz frische Nierenzyste, die zwischen dem 2.11.1992, Telefonat des Patienten nach Köln, und der Aufnahme vom 10.11.1992 entstanden sein muss. Der untere linke Pfeil weist auf einen kompakten Tumor, der höhere Dichtewerte hat und dem Nierensammelrohrkarzinom entspricht. Der Pfeil rechts weist auf eine Nierenparenchymnekrose in der rechten Niere hin, die man früher fälschlicherweise auch Zyste nannte. Der linke Pfeil weist in der linken Niere im Bereich der ventralen Parenchymlippe auf die noch vorhandene Nierenparenchymnekrose, aus der die Nierenzyste ausgesprost ist. Solche Bilder sieht man bei ganz frischen Zysten. Weiter nach dorsal finden sich noch zwei kleine Nierenparenchymnekrosen. In der rechten Niere, siehe Pfeil rechts, ist die Nierenparenchymnekrose in ihrer größten Ausdehnung getroffen. Seite 464. CCT vom 23.11.1992. Auf der oberen Aufnahme sieht man den Hamerschen Herd im Sammelrohr-Relais ventralen Stammhirns mit einem Ödem. Das heißt, dass der Patient gerade eben angefangen hat, seinen Konflikt zu lösen. Es fehlt noch das perifokale Ödem, wenn der Konflikt vollständig in Lösung gegangen ist, linker Pfeil. Das große, vernarbte, momentan offenbar nicht aktive Sammelrohrkarzinom-Relais, rechter Pfeil. Abbildung vom gleichen Tag. Sehr schön sind die beiden Relais für das Nierenparenchym ungekreuzt links für die linke Niere, rechts für die rechte Niere, zu begleichen. Man sieht deutlich, dass das linke Nierenrelais bereits mäßig aufgequollen ist, während das rechte Relais noch den Hamerschen Herd in aktiver Schießscheibenkonfiguration zeigt. Das entspricht der Situation, wie wir sie schon am 10.11.1992 auf dem Abdomen CT gesehen haben. Die linke Niere zeigte dort schon eine Zyste im Ventralanteil der Nierenparenkymlippe, während die rechte Niere noch die aktive Form der Nierenparenkymnekrose zeigte. Aber die linke Niere zeigte nur zum Teil Lösung, denn wir sahen ja auch zwei kleine Parenchymnekrosen, die offensichtlich noch nicht in der PCL-Phase waren. Offenbar war vom 10.11. bis 23.11.1992 die Teillösung des Wasserkonfliktes noch nicht weitergegangen. Es ist faszinierend, mit welchem Grad von Präzision man aus dem Vergleich von abdominalem CT und Hirn-CT psychokriminalistische und organkriminalistische Aussagen machen kann. Seite 465, Abbildung vom 23.11.1992. Der Vollständigkeit halber soll hier auch gezeigt werden, dass man bei solcher Gelegenheit eines Hirn-CTs auch noch eventuell andere Konflikte bzw. deren Relais miterfasst. Hier zum Beispiel das Bronchialrelais in PCL-Phase, also mit Ödem, einem gelösten Revierangstkonflikt entsprechend, den der Patient um seine verstorbene Frau gehabt hatte. Man sieht noch deutlich die Deformation des rechten Vorderhorns als Zeichen der Raumforderung des ödematös aufgequollenen Hamerschen Herdes in PCL-Phase. Auf organischer Seite entspricht ein solcher Befund einem lang andauernden Husten und einer sogenannten Lungenentzündung, der wiederum ein Bronchialkarzinom in der konfliktaktiven Phase vorausgegangen war. Glücklicherweise wurde die Lungenentzündung als starke Grippe und der Rest als chronische Bronchitis diagnostiziert. Auch die vorübergehende Bronchialatelektase wurde glücklicherweise nicht diagnostiziert. Man sieht aus diesem Befund, wie gefährlich die neue Medizin in der Hand von unerfahrenen Ärzten sein kann, die bei solchen längst überstandenen Erkrankungen versucht sein könnten, nach Restsymptomen, zum Beispiel kleinen Atelektasen in der Lunge, zu forschen und dabei ihr diagnostisches Heureka-Erlebnis haben, was den Patient aber in Panik versetzen könnte. Dagegen wissen die in der neuen Medizin erfahrenen Ärzte, solchen Befunden ihren richtigen, harmlosen Stellenwert zu geben. Seite 466. Abdomen-CT vom 19. Februar 1993. Deutlich ist hier die Nierenparenchymnekrose der rechten Niere bei der Geburt der Zyste zu sehen. Ausbuckelung der Nierenkapsel, wasseräquivalente Dichtewerte, das heißt also frische Zyste. Es kommt jetzt darauf an, ob die Nierenkapsel nachgibt und eine exophytische, nach außen herauswachsende Zyste zulässt oder die Zyste endophytisch, nach innen wachsend wächst. Dieses Bild gehört im Zusammenhang mit den Bildern vom 10.11.1992 zu den eindrucksvollsten Beweisen der Entstehung einer sogenannten Nierenzyste aus einer Nierenparenchymnekrose, wobei die Zyste, wenn sie klein bleibt, endophytisch wachsen kann, wenn sie groß wird, exophytisch wächst. Der obere Pfeil zeigt noch einmal sehr deutlich auf die Geburtsstelle der exophytischen linken Nierenzyste an der ventralen Parenchymlippe. Der untere Pfeil zeigt auf eine kleine, offenbar exophytisch wachsende, sehr kapselnahe neue Nierenzyste, die wir als Nierenparenchymnekrose auf den vorangegangenen Bildern im Schnitt nicht sehen konnten. Seite 467. Abdomen-CT vom 19. Februar 1993. Das obere Bild zeigt an der linken Niere. Deutlich ist auf der tieferen Schicht, Pfeil, noch die sich nunmehr bereits mit neuer Masse wieder auffüllende Parenchymnekrose zu sehen, aus der die ventrale Nierenzyste ausgesprost ist. Die Nierenkapsel wird hier etwas ausgebuckelt. Rechter Pfeil. Auch hier leichte Ausbuckelung der Nierenkapsel durch die Nierenzystenbildung. Gleiche Schnittserie, etwas höherer Schnitt, Nierenzyste in fortschreitender Induration. An der Geburtsstelle der Zyste deutlich erhöhte Kontrastmittel entspricht Urinausscheidung. CCT vom 18. Februar 1993. Der Hamersche Herd des linken ventralen Sammelrohrrelais zeigt bereits deutliche Rückbildung. Entsprechend läuft die Organheilung in Form der TBC. Warum in diesem Falle die TBC nur 3 Monate gedauert hat und warum nicht der gesamte Tumor, sondern nur ein Teil desselben verkäst worden ist, wissen wir nicht genau. Es könnte mit der langen Konfliktdauer zu tun haben, aber auch mit den kleinen Rezidiven, die der Patient immer mal wieder bekommt, wenn er sich den Konflikt wieder in Erinnerung ruft und dessen wegen er dann immer mal wieder nur eine Nacht schwitzt. Seite 468. CCT vom 18. Februar 1993. In dem Vergleich der beiden Nierenrelais erkennt man jetzt gegenüber dem 10.11.1992 eine Vergrößerung des rechten Nierenrelais für die rechte Niere nicht gekreuzt gegenüber dem linken Relais. Das heißt, die linke Niere hat schon den Höhepunkt ihrer Heilungsphase überschritten. Das rechte Nierenrelais für die rechte Niere bildet jetzt erst richtig Ödem. Die Heilungsphase bei der Niere verläuft in diesem Falle für beide Nieren nicht synchron. Der ganze Vorgang der Ödembildung hält sich allerdings in Grenzen, obwohl der Wasserkonflikt 47 Jahre lang hängend aktiv war, aber eben heruntertransformiert, und zwar ganz eindeutig für beide Nieren. Abdomen-CT vom 25. Mai 1993. Der Bereich des ehemals kompakten Sammelrohrtumors, wie man jetzt sieht, siehe Pfeil, standgehalten hat und die Parenchymnekrose als endophytische Zyste bereits weitgehend induriert ist. Das Nierenbecken buckelt sich aus diesem Grunde nach innen etwas aus. Die Zystenbildung an der ventralen Parenchymlippe der linken Niere induriert weiter, ohne dass sich an der Größe noch etwas ändert. Seite 469. Gleiche Schnittserie, höherer Schicht. Wir sehen, dass die Kapsel der rechten Niere, siehe Pfeil, standgehalten hat und die Parenchymnekrose als endophytische Zyste bereits weitgehend induriert ist. Das Nierenbecken buckelt sich aus diesem Grunde nach innen etwas aus. Die Zystenbildung an der ventralen Parenchymlippe der linken Niere induriert weiter, ohne dass sich an der Größe noch etwas ändert. CCT vom 26.06.1993. Der Hamersche Herd linksventral im Pons für das Sammelrohrkarzinom der linken Niere ist weitgehend vernarbt, der Heilungsprozess damit weitgehend abgeschlossen. Seite 470. Gleiches Datum, gleiche Serie, vom 26. Mai 1993. In den beiden Nierenrelais ist immer noch das rechte für die rechte Niere deutlich größer als das linke. Das heißt, ödematisierter, was dem Heilungsphasenunterschied der beiden Nieren entspricht. Das heißt, die linke Niere hat früher mit der Heilungsphase begonnen und ist auch früher fertig. Abdomen-CT vom 15. März 1994, obere Aufnahme. Wir sehen oben 3 Pfeile. Der rechte zeigt die weitgehend indurierte, größenmäßig nicht mehr veränderte Nierenzyste, die in Kürze in den Urinproduktionsprozess mit einbezogen wird. Der mittlere Pfeil zeigt nun auf die ventrale Parenchymlippe und wir können jetzt die Konturen wieder richtig erkennen, was ursprünglich die Niere war und was die Nierenzyste ist. Der untere Pfeil zeigt das Sammelrohrkarzinom, das aber nicht mehr so prall ist wie früher. Seite 471. Gleiche Schnittserie vom selben Datum. Auf dieser Schnittebene sehen wir sehr gut, dass inzwischen die zentrale verkäsende Nekrose mit dem Nierenbecken Verbindung bekommen hat. Es ist nicht anzunehmen, dass der Tumor noch weiter verkäst wird, er wird natürlich auch nicht mehr weiter wachsen. Die Funktion der Niere ist erhalten. CCT vom 14. März 1994. Der Hamersche Herd im Sammelrohr Relais für die linke Niere ist narbig abgeheilt, nur noch in den Umrissen zu erkennen. Seite 472. Gleiches Datum. Beide Nierenrelais sind narbig geschrumpft, verändert. Aus dieser Narbenveränderung ist nur noch mühsam zu erkennen, dass dort einmal etwas abgelaufen war. Die Kriminalistik in der neuen Medizin kann schwierig werden, wenn wir nicht so schöne CT-Serien haben wie in diesem Fall. In diesem Fall konnten wir die endophytisch wachsende Nierenzyste in der rechten Niere planmäßig systematisch verfolgen. Als Rest bleibt rechts nur noch eine minimale Ausstülpung des Nierenparenchymgewebes in den ventralen Teil des rechten Nierenbeckens hinein. So etwas wird aber jeder unbefangene Beobachter als normal bezeichnen. Das heißt, wir sehen oft im CT Veränderungen narbiger Art, die wir dann später am Organ-CT nicht mehr richtig nachweisen können, weil die PCL-Phase abgeschlossen ist und es zum Beispiel nicht zu einer exophytischen Nierenzyste gekommen war. Schlussbemerkung: Der Fall dieses Patienten ist deshalb so faszinierend, weil wir an ihm die ganze Skala urologischer und nephrologischer sogenannter Erkrankungen demonstrieren können und das praktisch unter jungfräulichen Verhältnissen. Der Patient hatte erstens ein Sammelrohrkarzinom, zweitens eine Albuminurie mit nephrotischem Syndrom, drittens eine Nierentuberkulose, viertens Nierenparenchymnekrosen, fünftens eine nephrogene Hypertonie, sechstens eine Glomerulonephritis und siebtens exophytisch und endophytisch indurierte Nierenzysten, die die Funktion der Niere wiederhergestellt haben, achtens planmäßige Normalisierung des Hypertonus auf altersentsprechende Werte ohne Medikamente. Neuntens planmäßige Normalisierung des nephrotischen Syndroms. Seite 473. Alle diese Befunde, die normalerweise ein urologisch-nephrologisches Sammelsurium von quasi allen in Frage kommenden Erkrankungen darstellen, basieren auf zwei Konflikten, die 47 Jahre lang gedauert haben. Das Faszinierende an diesem Fall ist nicht nur die Diagnostik, sondern auch der Verlauf, in dem wir eine Reihe von abdominalen und zerebralen CT-Serien vorliegen haben, die uns ermöglichen, den Fall engmaschig zu verfolgen. Es ist im Allgemeinen schwierig, Patienten zu finden, die die Souveränität haben, wie dieser Patient, wirklich der Chef des Verfahrens zu sein. Bei den allermeisten Patienten wäre dies trotz optimaler Bedingungen, der Patient kannte ja die neue Medizin schon vor der Diagnose, schwierig gewesen, weil sich ein normaler Patient in Panik hätte versetzen lassen. So aber haben wir einen atemberaubenden Fall, wo durch zwei Konflikte beide Nieren betroffen sind und ein optimaler Heilungsverlauf auch optimal zu verfolgen ist. Seite 474.